Und da, wo Sieg ist, ist auch Freude. Da ist auch Freude. Da ist auch Freude. Wenn du dich fragst, wie viel Freude bis zum Übermaß, da heißt es ein gedrücktes, gerütteltes Maß. Du fragst dich vielleicht, warum die Rina und manche anderen hier immer so hopfen, damit mehr reingeht, ja? Damit mehr reingeht, damit mehr reingeht, damit mehr reingeht, damit mehr reingeht, damit mehr reingeht. Wenn du jetzt auf den Platz gehst, nimm noch mal jemanden in den Arm und drück so fest du kannst. So fest du kannst. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Ha? Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast allen Grund, dich zu freuen. Halleluja. Halleluja. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte aus meinem englischen Kalender, okay? Die Kinder von einer katholischen Grundschule waren zusammen beim Mittagessen und stellten sich in einer langen Schlange an am Buffet. Und ganz vorne am Buffet war ein großer Behälterkorb mit einem großen, großen Stapel mit Äpfeln. Und da hatte die Nonne ein Schild reingemacht und auf diesem Schild stand, nur einen Apfel. Gott schaut genau hin. Am Ende des Buffets war ein weiterer großer Stapel mit Schokoladenkeksen. Und da hat ein Kind eine kleine Notiz hingesteckt und da stand drauf, nimm so viel du willst, Gott ist auf die Äpfel konzentriert. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für Äpfel und Kekse. Und alles Gute, Herr, was du für uns hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der Humor hat, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Freude, die in uns ist, Herr. Und danke, Herr, dass du uns heute wirklich ein Festmahl servierst aus deinem Wort, Herr. Ein Festmahl, Herr, das uns einfach ein neues Bewusstsein gibt, dessen, was wir sind und was wir haben und was wir durch dich können und wie wir in dieser Zeit diese Welt verändern können und werden und sollen und dürfen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ihr übernatürlichen Weltveränderer, seid ihr bereit, heute Morgen zugerüstet zu werden, wirklich die Welt übernatürlich zu verändern? Weißt du, der Schlüssel ist tatsächlich, was Paulus gebetet hat, und ich habe es schon vor 2 Wochen, habe ich die Stelle zitiert, nur heute möchte ich ein bisschen auf was anderes raus und was anderes betonen, aber es ist tatsächlich der Schlüssel für so vieles, was Paulus betet, in Epheser 1, Vers 18, wo er sagt, er, Gott, erleuchte die Augen eures Herzens. Sag mal zu deinen Nachbarn. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich brauche Erleuchtung meines Herzens. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe, sag mal die überragende Größe, seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, also die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht. Hier steht das griechische Wort Exousia, und da werden wir heute drauf rausgehen. Hoch über jede Exousia und Kraft und Herrschaft, und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Amen. Ihr Lieben, ich glaube, dass es in dieser Zeit so wichtig ist wie nie zuvor, dass die Gemeinde Jesu die Fülle der Macht und der Kraft, die in uns lebt, erkennt. Amen. Weil Jesaja 59, Vers 19, ich habe es am Freitag in Augsburg schon zitiert, und zwar in der King James Version Übersetzung, auf Deutsch übersetzt, heißt es, ihr braucht es nicht einblenden, weil die Schlachter gibt es nicht so wieder. Jesaja 59, Vers 19 heißt es, wenn der Feind kommt wie ein drängender Strom, dann richtet die Hand des Herrn einen Standard gegen ihn auf. Amen. Halleluja. Wie von euch wissen, dass wir in einer Zeit leben, wo wirklich wir sehen können, wie der Feind kommt wie ein drängender Strom von allen möglichen Seiten. Amen. Und der Feind kommt wie ein drängender Strom. Warum? Weil er Anrecht bekommen hat durch die Sünde. Das ist, was die Bibel sagt. Seit dem Sündenfall hat der Feind dieses Anrecht. Und er kommt gerne wie ein drängender Strom. Er kommt gerne mit so fast überwältigender Kraft. Er kommt gerne mit so einer wegschwemmenden Kraft. Sei es in deinem persönlichen Leben, wo du einfach wie überwältigt wirst von irgendwelchen Umständen oder Gedanken oder Gefühlen oder irgendetwas. Krankheitssymptome oder sonst was, oder sei es auch im gemeinschaftlichen, im Land, in der Nation, in der Politik, in der Wirtschaft. Er kommt gerne wie dieser drängende Strom. Und ich glaube, wir leben in einer solchen Zeit, wo der Feind wirklich alles nochmal auffährt, um wie ein drängender Strom nochmal so richtig alles zu übernehmen. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Die Hand des Herrn hat schon einen Standard gegen ihn aufgerichtet. Amen. Wir leben im Zeitalter des neuen Bundes. Und im neuen Bund ist dieser Standard aufgerichtet. Und dieser Standard ist nicht irgendwo hinter den Bergen bei den 7 Zwergen. Dieser Standard ist nicht ein Engel. Dieser Standard ist nicht auch irgendeine Kraftwirkung, die vielleicht mal von irgendwo herkommt. Irgendeine Wolke, die Einzug hält oder so etwas. Sondern dieser Standard sind die Söhne und Töchter Gottes. Ich sag's immer wieder, das ist der Standard. 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Amen. Sein Geist ist der Standard, seine Kraft ist der Standard, seine Macht, seine Exousia ist der Standard und dieser Standard ist in denen, die von Neuem geboren sind, die Jesus Christus in sich haben, die Tempel des Heiligen Geistes sind. Amen. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du, alle Kinder Gottes. Weißt du, und wir dürfen uns da nicht täuschen, nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Es wird manchmal auch von religiösen Führern falsch ausgedrückt. Also alle Menschen sind potenzielle Kinder Gottes, aber sie sind nicht Kinder Gottes. Weil Johannes 1, Vers 12 heißt es, er kam in das Seine, er spricht von Jesus Christus, er kam in das Seine, also sein eigenes, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier spricht er in erster Linie von seinem Volk, vom jüdischen Volk. Dann aber sagt er, so viele ihn aber aufnahmen, und jetzt könnte man in Klammer sagen, sowohl aus den Juden als auch aus den Heiden, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht. Und hier steht wieder das gleiche Wort, Exousia, sag mal Exousia. Denen gab er die Exousia, und wir werden es gleich genauer definieren. Manche übersetzen es auch als das Recht, wir werden gleich sehen, was es alles bedeuten kann. Denen gab er die Exousia, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also nicht einfach jedem Menschen von Natur aus, sondern denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt sagt er noch was, denen, und jetzt lese ich es in der Hoffnung für alle, weil da ist es verständlicher, denen, die weder durch Abstammung solche Kinder wurden, noch durch menschliches Bemühen oder menschliche Absicht, sondern die aus Gott geboren sind. Amen. Seine Kinder sind diejenigen, die aus Gott geboren sind. Deswegen kann 1. Johannes 4, Vers 4 sagen, zu denen, die an Jesus glauben, Kinder, ihr seid aus Gott. Und deshalb habt ihr sie überwunden. Wen? Die Mächte, die Gewalten, die den drängenden Strom des Feindes. Ihr habt sie überwunden. Warum? Weil der, der in euch lebt, größer ist als der, der in der Welt lebt. Halleluja. Mit anderen Worten, wenn wir Jesus aufnehmen in unserem Herzen, dann bekommen wir diese Exousia der Kinder Gottes. Jetzt lasst uns einfach mal ein bisschen anschauen. Was bedeutet Exousia im Griechischen? Ich habe es genau in meinem Griechischlexikon, ich habe ein sehr dickes Griechischlexikon, wo sehr ausführlich die Dinge stehen. Das habe ich noch von meinem Studium. Ja, das ist das Standardwerk des Griechischen. Und da habe ich folgende Bedeutungen gefunden für Exousia. Exousia heißt vom Griechischen her, die Freiheit zu handeln, das Recht zu handeln, die Fähigkeit zu handeln, die Macht zu handeln, die Gewalt zu handeln. Es kann heißen, die Autorität, die Machtvollkommenheit, die Vollmacht, die Befugnis, die Herrschgewalt oder die Amtsgewalt. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, ich fasse es mal so zusammen. Gott gab uns die Herrsch- und Amtsgewalt eines Sohnes, einer Tochter Gottes, eines Kindes Gottes. Du hast die Herrsch- und Amtsgewalt eines Kindes Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast die Herrsch- und Amtsgewalt eines Kindes Gottes. Halleluja. Das heißt, weißt du, wenn du die Herrsch- und Amtsgewalt eines Kindes Gottes hast, dann hast du mit anderen Worten, und auch das bestätigt die Bibel, dann hast du mit anderen Worten die Herrsch- und Amtsgewalt eines Erben Gottes. Richtig? Kinder erben. Amen. Du hast die Herrsch- und Amtsgewalt eines Erbens Gottes. Und das ist das, was Paulus meint, wenn er in Römer 8, Vers 15, und ich lese mal in der Schlachterübersetzung, wenn er sagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Sohnschaft ist das Gegenteil von Knechtschaft. Warum? Weil Sohnschaft bedeutet Amtsgewalt, Herrschgewalt, Herrschaft. Amen. Wir haben diesen Geist der Herrschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und dann sagt er weiter, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Sag mal Erben. Nämlich, sagt er, Erben Gottes. Er betont es nochmal, nicht, dass du denkst, dass du nur irgendwas geerbt hast, sondern du bist ein Erbe Gottes und ein Miterbe des Christus, heißt es in der Schlachter. Ein Miterbe des Christus. Mit anderen Worten, du hast mit Christus geerbt. Was hat Christus von seinem Vater geerbt? Ha? Ziemlich viel. Nein, alles. Amen. Alles hat er unter seine Füße getan, habe ich gerade gelesen. Alles hat er unter seine Füße gelegt. Jesus hat vom Vater alles geerbt. Und alles, was er geerbt hat, gehört auch uns. Amen. Und die Neues Leben-Übersetzung drückt es in Vers 17 sehr gut aus, dieses Thema Erben Gottes. Das sagt nämlich einfach, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Mit anderen Worten, die ganze Vollmacht, die ganze Autorität, die ganze Amtsgewalt, das ganze Recht und die Freiheit zu handeln und somit Dinge in Existenz zu geben, zu bringen, die Gott hat, hast du in Christus empfangen. Amen. Die ganze Macht Gottes. Weißt du, du bist ein Tempel der Macht. Bist du dir dessen bewusst? Also ich tue es heute Morgen mal richtig, dir mal richtig spacig verdeutlichen. Ja? Wirklich so wie aus dem, ich sag mal, Science-Fiction-Film. Ja? Ein Tempel der Macht. Aber weißt du, nicht nur ein Tempel irgendeiner Macht, sondern ein Tempel der Macht dessen, von dem die Bibel sagt, Jesaja 40,12, dass er das ganze Universum mit der Spanne seiner Hand abmisst. Das ganze Universum mit der Spanne seiner Hand abmisst. Sagst du, naja, wie groß ist das Universum? Ich meine, richt mal deinen Blick als erstes auf die Erde. Die Erde ist schon ziemlich groß, oder? Wenn du dir vorstellst, jemand hält die Erde in der Spanne seiner Hand, ist schon mal nicht schlecht, okay? So. Aber jetzt, ich hab's dir genau rausgeschrieben, ich habe das recherchiert für dich. Halleluja. Unsere Erde, Spanne seiner Hand, unsere Erde geht 1,3 Millionen Mal in unsere Sonne hinein. Unsere Sonne. So dieses Scheibchen da im Himmel. Ja, du wusstest schon, dass die Sonne ein bisschen größer ist als die Erde, aber wusstest du, dass die Erde 1,3 Millionen Mal in die Sonne hineingeht? 1,3 Millionen Erdenkugeln in der Sonne. Ja, sagst du was? Ja? Manche sagen, ah, vielleicht 1000 Mal. Ja, das ist schon ziemlich viel. Ja, 1,3 Millionen Mal geht die Erde in die Sonne hinein. Aber jetzt pass auf, jetzt geht's weiter. Es gibt Sterne. Was sind Sterne? Das sind diese kleinen Punkte, die du am Himmel siehst abends. Ja? Okay? Nur das ist weit. Diese kleinen Punkte da. Es gibt Sterne im Universum, nicht wenige. Weil die Sonne ist kein übermäßig großer Stern. Sie ist ein Stern, aber kein übermäßig großer. Es gibt Sterne am Himmel, in die geht die Sonne wiederum 1 Million Mal hinein. Sterne, in die geht unsere Sonne 1 Million Mal hinein. Ich will das einfach nur mal, ich will mal dein Denken ein bisschen expandieren. 1 Million Mal. Wenn du das nachrechnest in Bezug auf die Erde, heißt es, dass die Erde in einen solchen Stern, so ein Lichtpunkt da oben, dass die Erde in einen solchen Stern 1,3 Milliarden Mal hineingeht. In einen solchen Stern. Sagst du, ja, wie viele Sterne gibt's am Himmel? Ein paar tausend, wenn ich hochschaue. Was du siehst, ist nur unsere Milchstraße. Aber auch du siehst bei weitem nicht alle Sterne, die in unserer Milchstraße sind. Allein in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, gibt es zwischen 100 und 200, was? 1000? Millionen? Milliarden Sterne. Zwischen 100 und 200 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. In jedem dieser 100 bis 200 Milliarden Sterne unserer Milchstraße geht die Erde, in die allerkleinsten Sterne geht die Erde 40.000 Mal rein. In die größten geht sie 1,3 Milliarden Mal rein. Also in diese 100 bis 200 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße geht die Erde sind praktisch in jedem Stern zwischen 40.000 und 1,3 Milliarden Erdenkugeln. Mal 100 bis 200 Milliarden. Ich sage, das ist schon ziemlich viel. Du siehst immer noch die Spanne der Hand Gottes, ja? Das siehst du immer noch, ja? Das ist ziemlich viel. Jetzt ist aber der Punkt, in unserem Universum gibt es nicht nur eine Galaxie. Die Milchstraße ist nur eine unter ein paar anderen Galaxien. Sagst du, wie viele Galaxien gibt es im Universum? 500? Vielleicht 1000? 1 Million, ne? 10 Millionen? Nein. Etwa 100 Milliarden Galaxien. 100 Milliarden Galaxien mal 100 bis 200 Milliarden Sterne mal 40.000 bis 1,3 Milliarden Erden. Insgesamt, das ist noch eine Zahl, die kann man noch darstellen, gibt es im momentan beobachtbaren Universum, muss man immer dazu sagen. Das erweitert sich ja ständig. Als ich Jugendlicher war, war es noch viel kleiner, das Universum. Es wird immer größer, weil die Teleskope immer weiter schauen. Sie sind immer noch nicht am Ende, das ist der Punkt. Aber in dem, was man momentan beobachten kann, gibt es, rat mal, wie viele Sterne? 70 Trilliarden Sterne. Was sind überhaupt Trilliarden? Millionen, Milliarden sind es nicht. Es sind auch nicht Billionen. Es sind nicht Billiarden. Es sind nicht Trillionen, sondern es sind 70 Trilliarden Sterne. 70 Trilliarden mal 40.000 bis 1,3 Milliarden Erden. Und jetzt kommt es dazu, diese gewaltige Masse, die du dir ja überhaupt nicht mehr vorstellen kannst, also 70 Trilliarden ist eine 7 mit 22 Nullen. Ja, also das reicht gar nicht immer fast in eine Zeile rein. Ja. So, diese 70 Trilliarden Sterne, die Gott alle mit der Spanne seiner Hand misst, ja, yes, Lord, verteilen sich auf einen Raum, momentan beobachtbarer Raum, der einen Durchmesser hat, also das momentan beobachtbare Universum, der einen Durchmesser hat von etwa 30 bis 40 Milliarden, nicht Kilometer, sondern Lichtjahre. 30 bis 40 Milliarden Lichtjahre. Wie lang ist ein Lichtjahr? Das kannst du dir schon gar nicht vorstellen. Ein Lichtjahr sind 9,4, nicht Millionen Kilometer, nicht Milliarden Kilometer, sondern Billionen Kilometer. Ein Lichtjahr sind 9,4 Billionen Kilometer. Von diesen 9,4 Billionen Kilometer hat das Universum etwa 40 Milliarden im Durchmesser. So, und jetzt habe ich noch ein letztes versucht für dich zu recherchieren, nämlich wie oft geht die Erde in das Universum, das Gott mit der Spanne seiner Hand hält. Der Punkt ist, ich habe keine Zahl mehr gefunden. Nein, es gibt, sie sagen, es ist vielleicht, du könntest es angeben als die größte denkbare Zahl. Es ist keine Zahl mehr, die du wirklich noch ausdrücken kannst. Es, weißt du, Fantastilliarden mal Fantastilliarden. Und das ist der Raum und das ist die Masse, die Gott in der Spanne seiner Hand misst. Hast du jetzt vielleicht eine kleine Ahnung der Exousia, die Gott hat? Was für eine Exousia, was für eine Herrschgewalt, was für eine Macht hat dieser Gott? Und jetzt kommt das Entscheidende, dieser Gott lebt in dir. Und ich habe es dir gerade gesagt. Halleluja. Ich habe es dir gerade gesagt. Diese Exousia, die dieser Gott hat, diese Herrschgewalt, die dieser Gott hat, der dieses Universum in der Spanne seiner Hand hält. Du vergisst diese Dimension sofort wieder, weil du diese gar nicht vorstellen kannst. Das ist einfach jenseits jeglicher Vorstellung. Weißt du, zu sagen, die Erde wäre ein Staubkorn im Universum, ist eine absolute Untertreibung. Das ist überhaupt nicht von den Größenverhältnissen her überhaupt nicht realistisch. Die Erde ist nicht ein Staubkorn im Universum. Die Erde ist gar nicht mehr beobachtbar im Universum. So winzig im Vergleich. Gott hält sie in der Spanne seiner Hand. Halleluja. Und jetzt gibst du dir diese Realität, dieser Gott. Ich meine, wie groß bist du im Vergleich zur Erde? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie oft du in die Erde reinpasst. Manche passen ein bisschen weniger oft rein, manche ein bisschen öfter. Aber weißt du, Gott hat sich entschieden, mit seiner gesamten Exousia, Herrschgewalt, also Macht, Freiheit zu handeln, Vollmacht, Befugnis, in dir zu wohnen. Das ist der Wahnsinn. Halleluja. Halleluja. Weißt du, kannst du jetzt sehen, dass es dir und mir genauso wahrscheinlich manchmal noch zu wenig bewusst ist? Ein bisschen zu wenig. Ja? Ein bisschen zu wenig. Gott hat uns diese Exousia gegeben. Halleluja. Halleluja. Weißt du, und wenn er sagt, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, ja, hier steht auch das Wort Exousia, siehe, ich gebe euch die Exousia, das ist Lukas 10, Vers 19, siehe, ich gebe euch die Exousia, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Dann heißt es mit anderen Worten, dass Gott dir die Vollmacht dessen, der das gesamte Universum mit der Spanne seiner Hand misst, diese Vollmacht, diese Herrschgewalt hat er dir gegeben, um auf jede Schlange, auf jeden Skorpion, mit anderen Worten auf alles, was dich stechen will und von deiner Bestimmung abhalten will, auf jede Gewalt, hier steht das griechische Wort Dynamis, also auf jede Sprengfalle des Teufels, mit anderen Worten, auf jede Dynamitstange, die der Teufel nach dir schmeißt, auf jede Explosion, die er in deinem Leben starten will. Er hat dir die Autorität und die Vollmacht, die Exousia gegeben, darauf zu treten, und nichts wird dir schaden. Halleluja. Also, hier redet Jesus von der persönlichen Ebene unseres Lebens. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Also das sind Dinge, die dich stechen. Du bist unterwegs. Ich meine, die Leute konnten sich das damals vorstellen in Israel. Du bist so spazieren gegangen, also ich ein bisschen außerhalb vom Dorf, ein bisschen im Gebüsch, ne? Und plötzlich, sticht dich ein Skorpion. Oder, da ist eine Schlange. So, also sie konnten sich das vorstellen. Es geht um dein persönliches Leben. Du bist mit Gott unterwegs und du hast einen Feind, und der versucht zu kommen wie ein drängender Strom. Und das tut er zum Beispiel in Form von Schlangen, Skorpionen, von Dynamis, ja, Dynamitstangen, die er irgendwo an deinem Weg zum Explodieren bringen will. Tretminen, genau. Ja, Sprengfallen oder sonst was. Und du musst wissen, wer in dir lebt. Du musst dir bewusst sein, in mir ist die Exousia, jede dieser Sprengfallen zu neutralisieren, jeden dieser Skorpione auszulöschen, bevor er mich gestochen hat, weil es heißt hier, nichts wird mir schaden. Amen. Der Feind will gerne deine Berufung stoppen. Also es geht ihm immer um deine Bestimmung. Also wusstest du, es geht dem Teufel gar nicht in erster Linie, das haben wir manchmal ein bisschen schief. Wir denken manchmal, ja, in erster Linie geht es dem Teufel darum, dass er uns krank machen will oder arm machen will. Und dann denken wir auch umgekehrt, in erster Linie geht es Gott darum, dass er uns gesund machen will, dass er uns reich machen will und so weiter. Und das hat alles ein Teil Wahrheit. Aber weißt du, im Kern ist es dem Teufel am Ende des Tages gar nicht so entscheidend wichtig, ob du arm oder reich bist, ob du vielleicht gesund bist, vollkommen ohne Symptome oder das ein oder andere Symptom hast, ist ihm gar nicht so entscheidend, sondern im Endeffekt geht's ihm um deine Bestimmung. Amen. Und da musst du ihn packen. Weißt du, da musst du draufdrehen und sagen, ganz egal, Teufel, mit was du kommst, du wirst mich nicht davon abhalten, meine Bestimmung zu erfüllen. Weißt du, wir brauchen als Christen ein Bewusstsein unserer Bestimmung. Sodass wir nicht gleich in Panik verfallen und sagen, oh, jetzt sind Symptome in meinem Körper, oh, jetzt muss ich aufpassen, oh, jetzt muss ich den Rückwärtsgang einlegen oder irgend sowas. Nein, du hast eine Bestimmung und du hast eine Exousia, eine Vollmacht, um auf alles zu treten, was dich abhalten will von deiner Bestimmung. Entscheide dich, deine Bestimmung zu erfüllen, mehr als alles andere. Amen. Amen. Also das ist wichtiger als alles andere. Es ist gut, wenn du dich entscheidest, gesund zu leben. Es ist gut, wenn du dich entscheidest, für Gott, für Versorgung zu glauben, in Finanzen, für gute Beziehungen zu glauben und so weiter. All das ist gut und das ist wichtig. Aber ich sage dir, das alles Entscheidende ist, dass du Gott glaubst dafür, dass du deine Bestimmung erfüllst. Weil darin ist alles andere inbegriffen. Amen. Amen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Amen. Amen. Halleluja. Ich sag dir auch über Livestream, du hast eine gewaltige Bestimmung von Gott. Und da ist ein Feind, dem geht es nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, um äußere Dinge, um irgendwie, ob du mal einen guten Tag hast oder einen schlechten Tag, das ist ihm nicht so wichtig. Sondern das entscheidend Wichtige ist, dass du zurückweichst von deiner Bestimmung. Das will er. Und da sage ich dir heute Morgen, du hast die Exousia, du hast die Vollmacht, du hast die Power. Weißt du, der mit seiner Spanne das ganze Universum in seiner Hand hält, um auf diesen Feind zu treten und zu sagen, nein, bei mir nicht. Amen. Halleluja. Du musst dir nur dessen bewusst sein, wer in dir lebt. Und du musst diese Exousia nur ergreifen. Weißt du, es ist die Freiheit zu handeln. Das ist eine Bedeutung von Exousia. Die Freiheit zu handeln bedeutet natürlich auch die Freiheit, nicht zu handeln. Das heißt, du kannst deine Exousia wahrnehmen oder du kannst sie nicht wahrnehmen. Du kannst sie an der richtigen Stelle einsetzen oder du kannst sie nicht einsetzen. Deswegen hat Paulus gesagt in 1. Timotheus 6, Vers 12 zu Timotheus, ich lese mal in der Zürcher Übersetzung, er hat gesagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Sag mal, ergreife. Ergreife das ewige Leben, mit anderen Worten das Leben Gottes in dir. Ergreife dieses Leben, zu dem du berufen bist, der du dich zum guten Bekenntnis bekannt hast vor vielen Zeugen. Amen. Also entscheidend ist in dieser Zeit, dass Gott Söhne und Töchter findet, die sich dessen bewusst sind, wer in ihnen lebt, die sich dessen bewusst sind, welche Exousia, welche Vollmacht, welche Power in ihnen lebt und die diese Vollmacht ergreifen. Und wenn du magst, dann kannst du mal sagen, zu denen gehöre ich. Okay. Die erste Ebene ist dein persönliches Leben, deine Vollmacht zu ergreifen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Und egal, Teufel, was du machst und wie du versuchst, mich zu verunsichern, durch was auch immer, durch Probleme an der Arbeit, durch Probleme in der Familie, durch Probleme in der Ehe, durch Probleme mit meinen Finanzen, durch gesundheitliche Symptome, wodurch auch immer du mich verunsichern willst, ich lasse mich nicht verunsichern, sondern ich gehe den Weg. Und wenn da ein Skorpion mich sticht, dann trete ich drauf und zwar mit der ganzen Macht von 70 Trilliarden mal 1,3 Milliarden Erdmassen oder Erdkugeln oder wie auch immer. Verstehst du? Mit dieser ganzen Vollmacht, die in mir ist. Amen. Halleluja. Die erste Ebene ist die persönliche Ebene. Die zweite Ebene, und auf die möchte ich mit euch heute zusammengehen, die zweite Ebene ist die gemeinschaftliche Ebene. Weil tatsächlich ist es so, dass wir gemeinschaftlich in Einheit zusammen nochmal eine andere Dimension der Vollmacht haben. Persönlich hast du Vollmacht in Bezug auf die Schlangen und Skorpione, die auf deinem Weg sind. Ja, oder, ja, genau, oder vielleicht auch mal auf dem Weg deiner Kinder oder wo auch immer du einfach Autorität hast oder wer für sich beten lässt von dir, da hast du Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Aber ich sag dir, als Leib Christi, als der eine Mann, was ist der Leib Christi? Der Leib Christi ist ein Teil von Christus selber. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Ich habe es gerade vorgelesen, Epheser 1, Vers 22 heißt es, und alles hat er seinen, nämlich dem Haupt, seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die Fülle, Moment, da geht es noch weiter, das habe ich hier nur den halben Vers notiert. Halleluja, das brauchen wir da jetzt. Im zweiten Teil, Epheser 2, Vers 22, genau die, er hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Mit anderen Worten, der Leib Christi ist die Fülle der ganzen Gottheit. Das heißt, in Jesus wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Wo wohnt Jesus? In seinem Leib. Das heißt mit anderen Worten, im Leib Christi ist die ganze Fülle der gesamten Exousia Gottes, der die Spanne des Universums, der das ganze Universum in der Spanne seiner Hand hält. Im Leib Christi ist diese gesamte Exousia. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Du kannst das Haupt nicht vom Leib trennen. Die Vollmacht, die das Haupt hat, hat auch der Leib. Halleluja. Deswegen kann er solche Dinge sagen, wie zum Beispiel im Psalm 2, Vers 8, ja, Hoffnung für alle. Bitte nur darum und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Hier spricht er nicht zu einem Einzelnen. Das ist ein prophetisches Wort im Alten Testament. Ja. Er spricht hier nicht zu einem Einzelnen, sondern er spricht zu dem einen neuen Menschen. Und dieser eine neue Mensch, Epheser 2, Vers 15 wird er erwähnt, dieser eine neue Mensch aus den Juden und aus den Heiden, dieser eine neue Mensch, der Leib Christi, der Leib Christi als der eine neue Mensch, wenn er seine Position einnimmt, wenn er seine Exousia einnimmt, dann kann er Dinge tatsächlich verwandeln und verändern und durchsetzen auf einer Ebene weit jenseits von jedem einzelnen persönlichen Leben. Nämlich bis dahin, dass ganze Nationen verwandelt werden. Amen. Glaubst du das? Halleluja. Geh mit mir in deinem Geist. Weißt du, wenn der Gott, der die 70 Trilliarden Sterne in der Spanne seiner Hand hält, wenn der Gott in seinem Leib lebt, hey, was für eine Macht sind wir dann? Gibt es noch irgendeinen Grund dafür, dass diejenigen, die wirklich Kinder Gottes sind, sich irgendwie einschüchtern lassen von irgendwelchen antichristlichen Geistern, die hier oder da über die Ecke kommen und ihr Anrecht auch teilweise natürlich an den Sünden der Kirchen und so weiter nehmen? Weißt du, aber für diejenigen, die wirkliche Kinder Gottes sind, die mit Ernst, die mit Entschiedenheit Jesus glauben, gibt es für sie irgendeinen Grund, sich einschüchtern zu lassen? Gibt es für uns irgendeinen Grund, irgendwo Abstriche zu machen von der Wahrheit des Wortes Gottes, von der Realität dessen, was das Wort Gottes sagt, dass die Erlösung bewirkt? Gibt es irgendwo irgendeinen Grund, da irgendwie zurückzuweichen? Rhetorische Frage. Amen. Nein, er sagt, bitte nur darum und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Das heißt, wenn wir unsere Position einnehmen, wenn wir für die Stadt um uns herum, für die Region um uns herum, für das Land um uns herum, für den Kontinent um uns herum, für die Welt um uns herum in den Riss treten, weißt du, dann können wir wie ein Mann sprechen mit derselben Exousia, mit der Gott spricht. Amen. Und Gott sprach, es wurde. Amen. Und Gott rief in Existenz und es wurde. Halleluja. Ihr Lieben, wir sollten diejenigen sein, gemeinsam, die den Kurs der Umgebung um uns herum bestimmen und nicht irgendwelche anderen, Geister oder Mächte, die irgendwie einen Aufruf Aufruhr machen, heute in die Richtung und morgen in jene Richtung. Heute schreit man dafür und morgen schreit man dort für. Und weißt du, nein, wir haben einen anderen Auftrag. Amen. Aber wir haben auch eine andere Dimension der Vollmacht. Wir haben die Exousia Gottes. Halleluja. Sag mal die Exousia Gottes. Weißt du, schon im Alten Testament, und das ist ja nur, ich meine, ein Vorschatten, ja, also ein Vorschatten, das heißt so viel wie, ich sag mal, ein leichter Vorgeschmack auf das, was im Neuen Testament möglich ist. Also, wenn du im Alten Testament schaust, wo, ich habe es vor 2 Wochen, glaube ich, auch gelesen, 2. Chronik 5, ja, wo die Leviten und die Priester, oder die Leviten waren es, ja, die Sänger, wirklich, wo sie wie ein Mann wurden, wo sie zusammenkamen, in diesem Bewusstsein, in Gott zu sein, in dem Moment, ja, und wo sie in Einheit sangen. Was passierte da? Weißt du, da hat sich die ganze Atmosphäre verwandelt und nicht nur irgendwie so nach dem Motto, oh, jetzt ist laut oder so, jetzt singen sie aber laut, sondern die Wolke der Herrlichkeit Gottes füllte den Raum. Mit anderen Worten, der Himmel brach ein in der Erde. Amen. Die Atmosphäre wurde geschiftet und in einem Moment war es nicht mehr die Atmosphäre der Erde, sondern in einem Moment war die Atmosphäre des Himmels in ihrer Mitte. Amen. Kannst du sehen, lies es nach, 2. Chronik 5, Vers 13. Weißt du, wenn wir als Leib Christi wie ein Mann uns erheben, wenn wir sprechen, weißt du, dann, wir sind im neuen Bund. Halleluja. Weißt du, Jesus wird nicht umsonst der Löwe von Juda genannt. Bist du dir klar, dass der Löwe von Juda in dir lebt? Amen. Und was tut der Löwe? Der Löwe brüllt. Und das habe ich auch mal nachgeschaut. Wenn ein Löwe brüllt, wirklich brüllt, ja, dann kannst du sein Brüllen über 8 Kilometer Entfernung hören. 8 Kilometer Entfernung. Das heißt, 8 Kilometer im Umkreis wissen alle Tiere des Feldes und auch alle Menschen, wer der Chef ist. Ich meine, versuch mal so zu brüllen, dass du 8 Kilometer gehört wirst. Also wenn es total windstill ist und völlig ruhig ist, vielleicht schaffst du 500 Meter, aber 8 Kilometer, und das wäre schon sehr gut. Ja. 8 Kilometer brüllt der Löwe. Weißt du, es heißt, er brüllt in den Boden rein. Weißt du, der Löwe, wenn er brüllt, dann geht er so mit dem Maul so auf den Boden. Das heißt, der Boden treibt die Wellen sozusagen weiter. Ja? Direkt in den Boden rein. Boah. Halleluja. Weißt du, ich glaube, dass an der Zeit ist, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa, dass der Löwe von Juda wieder in den Boden reinbrüllt. Amen. Halleluja. Dass Jesus wieder durch den Leib Christi hervorkommt. Und weißt du, es ist nur eins, oder es sind, ja, man könnte sagen, 3 Kleinigkeiten, die zusammenkommen. Das eine ist, wir werden uns dessen bewusst, welche Exousia in uns lebt. Das ist das eine, wir werden es uns bewusst. Das zweite ist, wir verbinden uns in der Einheit des Geistes. Also ein Single-Christ allein hat nicht diese Exousia, so in den Boden reinzubrüllen. Amen. Ein Christ alleine hat noch nicht die Exousia, ein ganzes Land zu verwandeln. Du hast Exousia, auf deine Schlangen und deine Skorpione zu treten. Ja, also nicht deine, sondern die der Feind dir in den Weg legt. Ja. Halleluja. Aber einer alleine hat noch nicht die Exousia, ein ganzes Land zu verändern. Aber wenn wir uns verbinden, in der richtigen Art und Weise zusammen uns verschmelzen lassen, zusammenbauen lassen, einbauen lassen. Weißt du, Paulus sagt nicht umsonst Epheser 2, dass seine Gemeinde ein Haus aus lebendigen Steinen ist. Weißt du, das ist nicht ein Haufen aus lebendigen Steinen. Amen, ja, ist der Unterschied. Manchmal wirkt der Leib Christi ein bisschen wie ein Haufen aus lebendigen Steinen. Er ist aber nicht dazu bestimmt, ein Haufen aus lebendigen Steinen zu sein, wo der eine da rumliegt und der andere dort rumliegt und der andere hier und da und so weiter, sondern es ist dazu bestimmt, ein Haus aus lebendigen Steinen zu sein. Das heißt, wo jeder so eingebaut ist, der eine am Eck, der andere in der Säule, der dritte am Dach, wo auch immer, jeder seinen Platz einnimmt, so wie er berufen ist. Amen. Die Säulen stehen und die Ecksteine stehen und die Giebelsteine stehen oder sitzen oder wie auch immer. Jeder an seinem Platz. Amen. Und wenn das geschieht, wenn wir wie ein Mann werden, weißt du, das ist die geistliche Einheit, der Bauplan Gottes. Finde heraus, wo möchte Gott mich einbauen in sein Haus aus lebendigen Steinen? Denn dann wirst du erleben, dass die Wahrnehmung deiner Exousia nochmal auf eine ganz andere Ebene kommt. Amen. Halleluja. Ein Haus aus lebendigen Steinen. Das ist der eine Mann. Und wenn dieser eine Mann so zusammenkommt, weißt du, dann brauchst du nur noch eins. Ergreifen. Ergreifen der Autorität. Ergreifen. Halleluja. Und wir haben im Neuen Testament einige Beispiele, wo wir sehen, was dann passiert. Ein sehr gutes, finde ich, ist Apostelgeschichte 4, ja, Ab Vers 24. Ja, da sehen wir genau, was passiert, wenn wirklich die Gemeinde in ihre Exousia zusammenkommt und diese Exousia ergreift, jeder an seinem Platz. Und diese Geschichte ist diese Geschichte von der Urgemeinde in Jerusalem, als sich in Jerusalem so richtig, wo man wirklich sagen kann, der Feind kam wie ein drängender Strom, ja. Und Jerusalem war erfüllt von einer Atmosphäre der Einschüchterung gegen die Christen. Ja, wirklich massive Einschüchterung, Bedrohung mit dem Tod. Ja, die hohen Priester bedrohten die Apostel mit dem Tod und sie sagten, wenn ihr noch einmal in dem Namen Jesus redet, dann geht es euch aber schlecht. Ja, war eine bedrohliche Atmosphäre, eine Atmosphäre von Angst, von Einschüchterung. Von Ausgrenzung. Weißt du, auch heutzutage kommen wir wieder in solche Zeiten, wo wirklich dieser Geist der Ausgrenzung scheinbar immer stärker wird in unserem Land. Ja? Jeder, der irgendwie eine andere Meinung hat, sofort, du gehörst nicht dazu. Verstehst du? Ausgrenzung. Das ist nicht der Geist Gottes. Ja, okay, hier wurden die Christen ausgegrenzt und das ist der heftigste, ist die Potenz des ausgrenzenden Geistes. Die Potenz des ausgrenzenden Geistes ist, wenn du Gott selber ausgrenzt. Ja, indem sie die Christen ausgrenzten und ihnen sagten, hey, ihr gehört nicht dazu, beziehungsweise ihr dürft noch nicht mal eure Stimme mehr erheben. Ja. Indem sie das taten, haben sie Gott selber ausgegrenzt. Und du kannst dir vorstellen, was das für eine Atmosphäre bewirkt in einer Stadt, wenn Gott selber sozusagen Hausverbot erteilt wird. Ja. Preis den Herrn, das sind wir in Deutschland nicht, Halleluja. Aber es gibt manchmal Ansätze. Und hier lesen wir, wie die Gemeinde reagiert hat. Da heißt es, als sie aber entlassen waren von den Hohenpriestern, die diese Einschüchterung betrieben, kamen sie zu den Iren. Das ist schon mal wichtig. Die Iren, weißt du? Zur Familie. Da war eine Familie. Da war nicht ein Haufen Christen, sondern da war ein Haus aus lebendigen Steinen. Da war eine Familie. Da waren welche, die gehörten dazu. Die waren zusammen. Die fühlten sich zugehörig. Das waren die Iren und sie waren wiederum ihre Iren. Was nichts mit Irland zu tun hat, sondern, okay, gut. Also, sie kamen zu den Iren, ja, also nicht den Iren auf der Insel, sie kamen zu den Iren und sie verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. So, jetzt kann man das hören und sagen, Gott ist größer. Wir haben die Exousia in uns. Also es ist gut, wenn du weißt, dass die Exousia Gottes in dir ist. Aber noch besser ist, wenn du sie im entscheidenden Moment wahrnimmst. Amen. Wenn du sie ergreifst. Und sie wussten, was sie zu tun hatten. Das heißt nämlich sie aber, Vers 24, sie aber, als sie es hörten, also die Iren, die eingebaut waren, in dieses Haus aus lebendigen Steinen, das man damals, oder das man heute die Urgemeinde nennt, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig, sag mal einmütig, ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Das ist interessant. Sie machten sich als erstes die Allmacht Gottes bewusst. Ich meine, damals hatten sie noch keine Vorstellung, wie groß das Universum ist. Heute würden wir sagen, du Herrscher, der du die 70 Trilliarden Sterne im Universum auf 40 Milliarden mal 9,4 Billionen Kilometer verteilt hast. Das würden wir heute sagen. Das ist unsere Vorstellung heute von dem, wie groß Gott ist. Vielleicht in 50 Jahren müssen wir die Zahl nochmal verdreifachen oder so. Das kann durchaus sein. Ja. Aber Sie haben es gemäß ihrem Wissen, haben sie gesagt, okay, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Also mit anderen Worten, du, der du diese Exousia, der du diese Vollmacht hast, mit der du all das geschaffen hast, die 70 Milliarden Sterne, verteilt auf, wie gesagt, okay, 9,4 Billionen mal 40 Milliarden Kilometer im Durchmesser. Ja. Das ist noch nicht das Volumen, okay? Pass mal auf, ich hatte auch eine Zahl für die Pass mal auf, ich hatte noch eine interessante Zahl irgendwo. Habe ich die hier? Genau. Das Volumen des Universums, das habe ich dir noch vorenthalten. Das Volumen des Universums sind 9200 Milliarden Trillionen, nicht Kilometer, sondern Lichtjahre. Das ist das Volumen des Universums. 9200 Milliarden Trillionen. Sie haben schon gar nicht mehr irgendwie in Trilliarden ausgedrückt, weil das wären dann schon irgendwelche Jahrten, die es gar nicht mehr gibt oder die keiner kennt. Ja? Fantastilliarden oder was auch immer. 9200 Milliarden Trillionen Kubik-Lichtjahre. Also. Du Herrscher, der du die 9200 Milliarden Trillionen Kubik-Lichtjahre Universum geschaffen hast und alles, was da drin ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und seinen Eitles die Völker? Ich meine, welche Chance hast du gegen diesen Gott, der die 9200 Milliarden Trillionen Kubiklichtjahre in der Spanne seiner Hand hält? Welche Chance hast du gegen den? Also warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt Jerusalem versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Mit anderen Worten, sieh an, wie sie gegen den Gott, der die Exousia hat, die 9200 Milliarden Trillionen Kubik-Lichtjahre in der Spanne seiner Hand zu halten, sieh an, wie sie gegen dich drohen. Und jetzt gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, also mit dem Heiligen Geist, der die Exousia des Gottes, der die 9200 Milliarden Trillionen Kubik-Lichtjahre in der Spanne seiner Hand hält. Sie wurden erfüllt mit dieser Kraft des Heiligen Geistes und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Mit anderen Worten, die komplette Atmosphäre in Jerusalem drehte sich in einer Sekunde. Das ist das, was passiert war. Vorher war komplette Einschüchterung, vorher war komplette Angst, vorher war wie vernagelt und plötzlich ist komplette Freimütigkeit da. Plötzlich können sie jedem, den sie begegnen, von Jesus erzählen. Plötzlich ist keinerlei Furcht mehr, plötzlich ist keinerlei Widerstand mehr. Plötzlich ist große Vollmacht da. Das heißt dann, also wenn du es dann weiterliest, sind noch größere Wunder passiert als in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist zum ersten Mal ausgegossen wurde. Es sind noch mehr Menschen zu Jesus gekommen, die Gemeinde ist noch schneller gewachsen. Sie sind von Addition zu Multiplikation gegangen. Es war ein kompletter Shift in der Atmosphäre. Heute kirchengeschichtlich würdest du heute sagen, das war eine neue Erweckung, die sich freisetzte. Und ich sage dir etwas, wir als Leib Christi, als der eine Mann, heute so, wie wir hier versammelt sind mit all denen, die über Livestream zuschauen und jeder, der sonst eins ist mit uns im Geist. Wir haben tatsächlich in uns diese Exousia in einem Moment wirklich eine Welle der Erweckung freizusetzen, die in unser Land hinein explodiert und die Atmosphäre vollständig verändert. Das ist die Realität. Halleluja. Wir müssen sie nur ergreifen, diese Vollmacht. Wir müssen uns eins machen, uns einbauen lassen und sie ergreifen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Hebräer 12, Vers 1 zum Schluss. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, also im Alten Testament die Leviten im Tempel, im Neuen Testament die Urgemeinde, von der ich euch gerade vorgelesen habe, ja, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Lasst uns ablegen. Und was? Lasst uns unsere Autorität ergreifen. Und damit mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ja? Lasst uns unsere Autorität ergreifen. Glaubst du heute Morgen, dass wenn du deine Autorität ergreifst, dass jeder Umstand, dass jede Einschüchterung in deinem persönlichen Leben, was auch immer dich von deiner Bestimmung abhalten will, dass es weichen muss? Und zwar in dem Moment, wo du sprichst. Und ich sage damit nicht, dass damit immer jeder Umstand oder jedes Symptom sofort vollkommen verändert ist. Aber ich sage dir was, in dem Moment, wo du die Autorität ergreifst, verändert sich die Atmosphäre. Und der Punkt ist gesetzt, die Grundlage dafür, auch für die Veränderungen im Sichtbaren, sind gelegt. Und das ist das Entscheidende. Amen. Es war auch nicht so, dass an dem Tag, wo die Apostel beteten in Apostelgeschichte 4, dass sich sofort ganz Jerusalem bekehrte. Nein, aber die Grundlage dafür war gelegt, dass sie jedem das Evangelium mit Freimütigkeit erzählen konnten, dass jeder es hören konnte. Sie mussten noch reingehen, natürlich, sie mussten darin wandeln. Ja. Epheser 2, Vers 10 heißt es, er hat uns in Christus in vorbereitete Werke gesetzt, damit wir nur in ihnen wandeln brauchen. Also wir dürfen wandeln in den vorbereiteten Werken. Wir gehen hinein, aber wir setzen mit dem Ergreifen unserer Autorität den Standard dafür, die Grundlage dafür, sodass wir darin wandeln können. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Da hast du es. Ja? Wir gehen hinein. Aber es beginnt damit, dass du sagst, jawohl, ich glaube, dass in mir die Exousia ist, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird mir schaden. Mit anderen Worten, nichts wird mich davon abhalten, meine Bestimmung in vollem Maß zu erfüllen. Ja, das ist für dein persönliches Leben. Und wir alle, wenn wir uns eins machen, in uns ist die Vollmacht und die Exousia, unser gesamtes Umfeld, unsere Nationen, unseren Kontinent zu durchdringen mit der Atmosphäre des Himmels, mit der Atmosphäre der Freimütigkeit, mit der Atmosphäre der Erweckung, mit der Atmosphäre von Zeichen und Wundern und machtvollen Taten, mit der Atmosphäre von Durchbrüchen. Wenn wir sprechen, dann brüllt der Löwe von Juda und es wird gehört. Halleluja. Seid ihr bereit? Reißt den Herrn. Komm, lasst uns aufstehen zusammen. Halleluja. Lasst uns unsere Autorität wahrnehmen. Auch du, wenn du über Livestream zuschaust, mach dich eins mit uns. Wir wollen diese Autorität wahrnehmen. Das Lobpreisteam kann schon mal nach oben kommen. Die nehmen wir noch zur Unterstützung mit rein. Die Leviten. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Aber lass uns damit beginnen, wirklich für unser persönliches Leben. Ja, lass uns damit beginnen, dass du wirklich eine Entscheidung triffst und sagst, jawohl, ich entscheide mich ganz neu, meine Vollmacht zu ergreifen und meine Vollmacht wahrzunehmen. Wer ist bereit, einfach für sein persönliches Leben ganz neu die Vollmacht und Autorität zu ergreifen? Dann streck einfach deine Hand aus. Auch du über Livestream kannst es tun. Sprich mir einfach laut nach. Sag, Vater, in dem Namen Jesus, ich danke dir für deine Exousia, mit der du das Universum in der Spanne deiner Hand hältst. Ich danke dir, Vater, dass ich dieses selbe Exousia mit Jesus geerbt habe. Sie ist in mir. Und sie wartet darauf, dass sie freigesetzt wird. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesus, ich nehme Autorität in Bezug auf mein Leben. Und ich lasse nicht einfach Dinge so geschehen. Und vor allem weiche ich nicht zurück, sondern ich ergreife meine Autorität. Und ich sage in dem Namen Jesus, wird nichts und niemand mich von meiner Bestimmung abhalten. Und was versucht hat, mich abzuhalten? Darauf trete ich jetzt. Halleluja. Und es wird mir nicht schaden, sondern es wird eliminiert. Ich trete darauf und ich gehe einfach weiter. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns unsere Stimmen erheben im Gebet, ja, oder lass uns in die Ehre geben. Halleluja. Aber sprich einfach in neuen Sprachen einfach. Der eine Mann erhebt sich, der eine Mann erhebt sich. Halleluja, Halleluja. Der eine Mann erhebt sich. Oh, Sakaramanda Karabasi, Karadadadadadadada. Oh, Radadabasi, Karadadadadadadada. Und ich sehe im Geist Familien, die der Feind wirklich versucht hat, von ihrer Bestimmung abzuhalten, wo er versucht hat, reinzuschlagen und durch Krankheit oder auch durch Schwierigkeiten mit den Kindern oder in der Ehe, und wo er versucht hat, Bestimmung abzuhalten. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, wir nehmen Autorität über das, was der Feind versucht hat, und wir sagen in Jesu Namen, diese Familien erfüllen ihre vollständige Bestimmung gemäß dem Buch des Lebens, gemäß dem, was aufgeschrieben ist im Plan Gottes. Sie erfüllen ihre Bestimmung ohne Abstriche. In Jesu Namen. In Jesu Namen, Vater. In Jesu Namen, Vater. In Jesu Namen, Vater. In Jesu Namen, Vater. In Jesu Namen, Vater. Ich habe eine Frau gesehen, mittleren Alter, so in den 40ern oder so. Und es ist so, der Feind hat versucht, dich von deiner Bestimmung immer wieder abzuhalten. Und zwar durch Ängste. Ängste, die in dein Leben hineingekommen sind. Und der Heilige Geist ermutigt dich heute Morgen, wirklich deinen Fuß endgültig ein für alle Mal auf den Nacken des Feindes zu stellen. Ein für alle Mal auf diesen Geist der Angst und der Furcht zu stellen. Und wir sagen in dem Namen Jesus, diese Macht der Angst ist unter deinen Füßen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und für eine Familie speziell habe ich wirklich dieses Wort: Siehe, ich mache alles neu. Und ich empfinde, wie wenn ihr wirklich gemeinsam auch als Ehepaar und vielleicht auch mit den Kindern wirklich diesen Schnitt machen sollt und sagen sollt: Es gilt, was im Wort Gottes steht. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und ihr solltet wirklich diesen Schnitt machen und sagen: Was vergangen ist, ist vergangen. Jetzt ist ein neuer Tag. Halleluja. Ein Tag des Sieges. Ein Tag des Durchbruchs. Ein Tag, an dem Gott dich einbaut in seine Familie. Dich einbaut in sein Leib. Dich einbaut, deine Bestimmung und Berufung wahrzunehmen. Es ist ein neuer Tag in Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann habe ich noch einen jungen Mann gesehen, und da ist es auch so, dass du wie auch in Bezug auf deine Berufung, du spürst in dir, ja, da ist eine Berufung in dir, da ist eine starke Berufung auch für das Reich Gottes in dir, aber da ist immer wieder diese Unsicherheit. Und ich habe auch gesehen, da sind teilweise Dinge einfach auch in deiner Vergangenheit, obwohl du noch nicht so alt bist, aber es sind trotzdem Dinge, die dich immer wieder verklagen wollen, das sagen wollen, schau mal da, schau mal da, und das schaffst du nicht, das geht nicht, oder wie auch immer, dich einfach schwächen wollen. Und Gott möchte dich wirklich ermutigen, heute wirklich in die Stärke Gottes einzutreten. Halleluja. Ich habe starkes Empfinden, ich soll für den jungen Mann beten, ganz speziell. Wen betrifft dieses Wort? Wen betrifft dieses Wort? Halleluja. Okay, dich, du bist zwar nicht mehr ganz so jung, aber du kannst, dann komm ruhig nach vorne, oder? Oder sehe ich das nur, weil du graue Haare hast, aber du bist vielleicht auch jünger, als ich denke. Halleluja. Weißt du den Herrn? Hi, wie heißt du? Marco. Okay, wie alt bist du? 40. Okay, du bist immer noch jung. Halleluja. Weißt den Herrn. Und du, wie heißt du? David. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese beiden jungen Männer und diesen dritten. Wie heißt du? Johannes, ja. Ich danke dir für diese drei jungen Männer, Herr. Wie alt bist du, Johannes? 22. Halleluja, das ist wirklich ein junger Mann. Weißt du, Herr, danke, Jesus. Ich danke dir, Herr, für diese jungen Männer, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du sie berufen hast, Herr. Und heute Morgen, Herr, machen wir uns alle eins. Ihr anderen, betet einfach im Geist. Macht euch wirklich eins, weil wir wollen sie heute wirklich freisetzen. Freisetzen von allem, was sie gequält hat, verunsichert hat oder einfach versucht hat abzuhalten in der Vergangenheit von ihrer Bestimmung. Und wir sagen, heute ist der Tag, wo ihr freigesetzt wird, die entscheidenden Schritte zu gehen in eure Berufung. In Jesu Namen. Heute ist der Tag, wo ihr auf Schlangen und Skorpione tretet und auf alle Kraft des Feindes, und nichts wird euch mehr verunsichern, nichts wird euch mehr zurückhalten, nichts wird euch mehr abhalten, eure Position einzunehmen, in Jesu Namen euren Stand einzunehmen, euch einbauen zu lassen in das Reich Gottes, an dem Platz, an dem Gott euch berufen hat, und in der Exousia Gottes zu herrschen durch den einen Jesus Christus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich für deine Kraft. Oh, Shekaramando Korabasanda Labasanda Karadada. Herr, betet alle im Geist. Betet alle im Geist. Korabasanda da da da da. Oh, frei und los. Koshakaradada. Oh, frei und los in Jesu Namen. Oh, frei und los in Jesu Namen. Koshakarabasi Karadada. Oh, lass uns alle unsere Arme zum Herrn erheben. Lass uns alle unsere Arme zu Jesus erheben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dies ist der Tag, wo wir gemeinsam auch unsere Autorität wahrnehmen wollen. Ich spüre das im Geist. Da ist eine Veränderung der Atmosphäre für Deutschland. Da ist eine Veränderung der Atmosphäre für Österreich, für die Schweiz, ja, für Mitteleuropa. In Jesu Namen. Wenn sein Leib sich in Einheit erhebt, wenn sein Leib sich in Kraft erhebt, wenn sein Leib seinen Platz einnimmt als die Armee Gottes. Halleluja, Halleluja. Und Vater, ich setze jeden Einzelnen hier im Raum frei, seinen Platz einzunehmen, genau an der richtigen Stelle, seine Position einzunehmen, Herr. Herr, nicht mehr länger ein Single-Christ zu sein, Herr, sondern ein lebendiger Stein, Herr, in deinem Haus, Herr. Und so nehmen wir gemeinsam unsere Position ein. So lassen wir uns zusammenfügen. So lassen wir uns zusammenbauen. Und wir erheben unsere Stimme. Halleluja. Halleluja. Beginn mal deine Stimme zu erheben. Oh, als der eine Mann. Sprich einfach mal mit mir zusammen in Einheit. Lass uns sagen, wir fordern Deutschland. Oh, sag das nochmal mit einer anderen Entschiedenheit. Wir fordern Deutschland für die Herrlichkeit Gottes. Wir sagen Deutschland und die Schweiz und Österreich. Land der Jesus, mit der Exousia, die Gott uns gegeben hat, die Atmosphäre der Erweckung frei in unseren Nationen. Wir sagen, in unseren Ländern werden die Menschen zusammenströmen, weil sie Jesus Christus wollen. Sie werden sich versammeln, nicht um ein politisches Ziel, sondern um den einen Namen, um den Namen Jesus Christus, um die Herrlichkeit Gottes. Wir lassen den Löwen von Juda in uns frei. Wir lassen ihn brüllen. Also das hat unser Bundeskanzler gebraucht, dieses Wort, aber die meisten Experten sagen, es ist ziemlich in den Kinderschuhen stecken geblieben, aber weil es eben nicht um eine politische Zeitenwende geht, sondern es geht um eine geistliche Zeitenwende. Aber ich sage dir, ich glaube, ich spüre das in meinem Geist, hier ist heute Morgen wirklich etwas da, was wirklich, wirklich im Geist eine Zeitenwende freisetzt. Eine göttliche Zeitenwende, eine göttliche Zeitenwende, eine göttliche Zeitenwende für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz. Come on! Freimütigkeit, Freimütigkeit, oh Freimütigkeit, oh Freimütigkeit, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Freimütigkeit, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, lass uns das zusammen singen, Our God Reigns, Halleluja, oh Shakaramanda Sikaradadada. Oh, God. regiert er. Oh. Er regiert mit seiner Exousia durch uns. Und wie auch immer die Nationen toben mögen und wer immer der Feind versuchen mag, wie ein drängender Strom zu kommen, unser Gott regiert und wir mit ihm in Herrlichkeit. Halleluja. Und Jesus, wir sagen dir heute Morgen im Angesicht der Allmacht unseres Vaters, Allmacht unseres Schöpfers, wir sagen, wir werden unseren Stand einnehmen. Sag mal, ich werde meinen Stand einnehmen. Wir werden unsere Exousia wahrnehmen. Halleluja, Halleluja. Egal wie auch immer der Feind tobt, unser Gott regiert. Er regiert durch uns. Seine Herrlichkeit regiert. Oh, seine Kraft regiert. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ihr Lieben, jetzt ist nicht mehr die Zeit, halbe Sachen zu machen mit Gott, sondern jetzt ist die Zeit, ganze Sachen zu machen mit ihm. Jetzt ist die Zeit, mit Jesus ganze Sachen zu machen. Der Prophet Elia hat damals zum Volk Israel gesagt, warum hinkt ihr noch auf zwei Seiten? Manche Christen hinken auf zwei Seiten. Eine Seite in der Welt, die andere Seite im Reich Gottes. Ihr Lieben, es ist nicht mehr die Zeit. Dieser Gott, der regiert, kommt mit Macht. Und er sagt in seinem Wort, die Lauen wird er ausspeien aus seinem Mund. Es geht nur noch ganze Sache, es geht nur noch klare Sache. Du kannst keine Kompromisse mehr machen mit der Sünde. Du kannst nicht mehr spielen mit den Dingen der Welt. Es ist nicht mehr die Zeit zu spielen und zu gucken, wie weit kann ich noch gehen, ohne dass ich völlig vom Glauben abfalle. Also das ist nicht die Zeit, sondern es ist die Zeit, ganze Sache zu machen. Gott ruft sein Leib in dieser Zeit. Weißt du, Gott ruft sein Leib, seinen Stand einzunehmen. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du über Livestream zuschaust und der Heilige Geist über führt dich gerade jetzt und du merkst, ja, ich muss wirklich nochmal ganz anders mich entscheiden für Jesus. Ich muss wirklich nochmal ganz anders ganze Sache machen. Ich muss wirklich die Lauheit hinter mir lassen. Ich muss die Sünde hinter mir lassen. Ich muss die Unklarheit hinter mir lassen. Und ich muss wirklich eine Entscheidung treffen, ganze Sache zu machen mit Jesus. Weißt du, es geht nicht um eine Religion. Es geht nicht darum, irgendwie irgendwo einfach nur mitzumachen, sondern es geht um deine persönliche Beziehung zu Jesus. Es geht um deinen persönlichen Wandel mit Jesus. Und wenn du einfach hier bist oder über Livestream zuschaust und das spürst, jetzt ist einfach wirklich ein Moment, wo du einfach ganze Sache machst, wo du einfach wirklich, ja, umkehrst auch, wo du halbe Sache gemacht hast, umkehrst, wo du unklar warst. Wenn du einfach das in deinem Herzen spürst, wenn du dieses Ziehen spürst, dann gerade jetzt wollen wir zusammen beten. Ich möchte auch mit dir und für dich beten. Und gerade jetzt da, wo du bist, streck einfach deine Hand aus, gib einfach ein Zeichen, sag, hier bin ich, Jesus, ich entscheide mich heute wirklich ganze Sache zu machen mit dir. Streck einfach am besten beide Hände aus zu ihm. Wenn du über Livestream zuschaust, Gott sieht deine Hände. Halleluja, danke Jesus für deine Kraft. Danke Jesus für deine Macht. Halleluja, danke für dein Wirken hier in diesem Raum, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns überführst, Herr. Überführst von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, Herr. Von der Sünde, dass wir dir nicht geglaubt haben, Herr. Herr, wo auch immer wir dir nicht geglaubt haben. Herr, wenn du deine Hand gehoben hast, einfach zu ihm. Sag ihm einfach gerade jetzt, da wo du stehst, bekenne es mit deinem Mund laut und sag, Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir nicht geglaubt habe. Wo ich unbewusst geglaubt habe, dass andere Dinge mir mehr geben können als du. Dass andere Dinge mich weiterbringen als du. Ich bitte dich um Vergebung, Jesus. Wo ich dir nicht mit voller Entschiedenheit nachgefolgt bin. Wo die Beziehung zu dir nicht die Nummer eins war in meinem Leben. Ich kehre heute um. Und ich mache dich zur Nummer eins in meinem Leben. Wenn du vielleicht noch nie wirklich ein solches Bekenntnis zu Jesus gesprochen hast, dann sag ihm einfach gerade jetzt und sag: Herr Jesus, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Komm du jetzt in mein Leben. Mach du mein Leben komplett neu. Übernimm mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Das kannst du ihm gerade jetzt sagen. Oh, und da ist eine Kraft, die kommt einfach aufgrund des Bekenntnisses. Deswegen jeder, der seine Hand gehoben hat, ich möchte einfach ganz kurz die Hand auflegen, weil Handauflegung bringt Kraftübertragung. Das ist einfach ein biblisches Prinzip. Und deswegen einfach, wenn du deine Hände gehoben hast zu ihm oder einfach jetzt gerade dieses Gebet einfach mitgesprochen hast, weil du gespürt hast, das ist für mich, ich mache heute hier ganze Sache vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Dann einfach ganz schnell, komm einfach aus den Reihen hier nach vorne und ich lege dir einfach ganz kurz die Hand auf und die Kraft Gottes wird auf dich kommen und wird dein Leben einfach übernehmen, einfach mit einer anderen Dimension auch seiner Salbung und seiner Vollmacht und seiner Exousia, die kommt. Ja, komm einfach hierher. Halleluja, kommt einfach hierher. Vater, in dem Namen Jesus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für deine Vollmacht und Autorität, Herr, die jetzt kommt, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für komplette Übernahme durch deinen Geist. Komm mit deiner Kraft, Herr. Fülle jetzt. Exousia Gottes. Oh, füll sie jetzt. Füll sie jetzt. Füll sie jetzt. Füll sie gerade jetzt. Oh, füll sie gerade jetzt. Füll sie gerade jetzt. Oh, füll sie gerade jetzt mit deiner Exousia. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Herr. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, bet jetzt nicht in dem Moment, sondern empfang einfach. Er möchte nicht reinkommen. Bet jetzt nicht, sondern empfang. In Jesu Namen. Empfang, empfang, empfang, empfang, empfang, empfang, empfang, empfang in Jesu Namen. In Jesu Namen. Power. Nice. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, Herr, für deine Befähigung, Herr. Herr, wenn wir eine Entscheidung treffen, Herr, für dich, Herr. Herr, dann ist in dieser Entscheidung, Herr, Herr, nicht nur die Entscheidung unseres Herzens, sondern darin ist auch deine Kraftbefähigung, Herr. Herr, unsere Entscheidung befähigt uns. Oh, sie bevollmächtigt uns, Herr. Du wirkst aufgrund unserer Entscheidung mit deiner Kraft, Herr, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Kraftbefähigung. Kraftbefähigung. Kraftbefähigung vom Himmel. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für diese übernatürlichen Weltveränderer, Herr. Überall hier im Raum. Streckt einfach eure Hände aus, auch alle, die hier im Raum sind. Ich danke dir, Vater, für diese übernatürlichen Weltveränderer, Herr. Ich danke dir, Herr, dass von hier aus eine Armee ausgeht, die sich bewusst ist, Herr, der Exousia Gottes, der vollen Exousia Gottes. Danke, Herr, dass sie ausgeht von hier, Herr, und das Land einnimmt. Ja, ich sage, wie Jesus gesagt hat, ich sende euch, ja, wie Schafe unter Wölfe, aber ich sende euch mit Vollmacht und Autorität, mit Exousia, die Kranken zu heilen, Tote aufzuerwecken, Dämonen auszutreiben, Aussätzige zu reinigen. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt es weiter. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und wenn ihr, die hier vorne seid, gerade jetzt, wenn ihr zum ersten Mal hier vorne seid, dann haben einfach unsere Mitarbeiter ein kleines Geschenk für euch vorbereitet. Und dann dürft ihr euch einfach gerade mal umdrehen zu den Mitarbeitern und dann sind sie bereit, euch das Geschenk zu geben. Und wenn ihr möchtet, dann beten sie auch noch mit euch und für euch persönlich. Genau, wenn Sie einfach mal gerade umdrehen, da ist die Irme hinter dir. Dann beten Sie mit euch und für euch auch persönlich und dienen euch noch weiter, wenn ihr das möchtet. Und gehen mit euch noch rüber in den Jugendgottesdienstraum und dienen euch dort. Okay, wenn ihr das möchtet, wenn ihr zum ersten Mal hier vorne seid. Okay, Halleluja. Preist den Herrn. Geben wir mal all denen, die hier vorne sind, einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Hey, Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, ihr könnt Jesus nochmal anders die Ehre geben. Also dem Schöpfer, dem Herrn des ganzen Universums. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, die wahre Zeitenwende ist da. Sag mal, die Zeitenwende ist da. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Und jetzt wollen wir einfach hineinsäen in diesen Boden. Wollen den Heiligen Geist fragen, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich hineinsähe in diesen Boden der Zeitenwende? Was möchtest du, dass ich gebe in dein Reich? Was möchtest du, dass ich investiere in dein Reich? Weißt du, ich glaube in dieser Zeit, es ist wirklich so. Weißt du, der Standard Gottes ist aufgerichtet. Und etwas geschieht in unseren Nationen, in Deutschland. Ganz speziell auch in der Schweiz, das spüre ich ganz stark die letzten Wochen. Gott tut etwas in der Schweiz, aber auch in Österreich und auch in anderen Ländern Europas. Gott ist mächtig am Wirken. Aber ich glaube, weißt du, wir ergreifen unsere Autorität. Amen. Und wir machen ganze Sache. Und nichts ist uns unmöglich und nichts wird uns stoppen. Ich sage dir, wir werden diese Nationen einnehmen mit der Herrlichkeit Gottes. Amen. Das heißt nicht, dass sich jeder bekehren wird am Ende, das sagt das Wort nicht, aber es heißt, dass am Ende wirklich die Herrlichkeit Gottes die ganze Erde bedeckt, wie die Wasser die Meere bedecken. Und dass die Herrlichkeit Gottes das Bestimmende ist. Weißt du, und dass die Zeitungen nicht schreiben, oh, wo wird jetzt wieder dafür demonstriert oder wo wird wieder dafür demonstriert, sondern dass die Zeitungen schreiben, wow, da setzt sich die Herrlichkeit Gottes gerade am stärksten frei. Dort strömen die Menschen gerade zusammen, weil ein Geist der Buße und der Umkehr auf ihnen ist. Dort versammeln sich die Menschen, weil sie gemeinsam Gott erleben wollen. Dort einfach auf dem Marktplatz, da passieren Zeichen und Wunder, da passieren machtvolle Taten. Weißt du, dass das in den Nachrichten kommt, dass dieser News-Ticker durch die Presse geht. Das glaube ich, dass das geschieht in Jesu Namen. Das ist die Zeitenwende. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und da hinein wollen wir investieren heute Morgen. Da hinein wollen wir geben heute Morgen. Du kannst einfach dich in aller Freiheit jetzt mit dem Heiligen Geist beratschlagen. Und das, was er dir zeigt, das tust du. Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, dass du ihn geben sollst, dann kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Kannst in den nächsten Tagen überweisen. Auch wenn du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres möchtest, nutz die Verpflichtungserklärung, gib uns deine Adresse an, dann bekommst du am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung. Ansonsten kannst du in bar hineingeben, in den Eimer, den wir jetzt durchgeben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du ebenfalls hineinsehen in dieses Werk Gottes, in dieses Werk der Erweckung in dieser Zeit. Und du kannst per Überweisung geben, die IBAN wird eingeblendet, du kannst per PayPal geben, es wird auch eingeblendet, oder du kannst per Kreditkarte über unseren Gebe-Button auf unserer Homepage gehen. Tu einfach das, was er dir zeigt. Lass uns hier vor Ort die Eimer durchgeben in aller Freiheit und ihr über Livestream tut das, was er euch zeigt, in aller Freiheit. Preist den Herrn. Und während ihr es durchgebt, habe ich auch natürlich wie jeden Sonntag wieder aktuelle Wunderberichte, was Gott tut einfach oder getan hat, besser gesagt, in seiner Herrlichkeit. Hier sind noch zwei Zeugnisse aus der Schweiz. Von unserem letzten Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in der Schweiz hier ein Mann schreibt, ich danke Pastor Karl und dem Team in Hinwil, also in der Schweiz, da wo wir waren, bin ich komplett im Rücken geheilt worden. Ich höre jetzt besser und ich muss nicht mehr so viele Stunden schlafen. Und ich habe eine Beziehung mit Jesus angefangen. Halleluja. Das ist so gut. Danke für euer Gebet. Halleluja. Preist den Herrn. Anderes Bericht aus der Schweiz. Ein Mann war am Samstag in Hinwil, wo er nach dem Gebet von Georg an seinen Augen, wo sich immer hinter der Pupille Flüssigkeit ansammelte, bereits bestätigte, dass er klare Sicht hat. Das hatte ich schon erwähnt. Keine Trübheit mehr. gestern am Montag war er beim Augenarzt, wo er den regelmäßigen 4-Wochen-Termin hatte, um zu spritzen. Halleluja, der Arzt fand nichts mehr und er musste dem Mann nicht mehr in die Augen spritzen. Danke, Jesus. Und das Zweite, ein anderer Mann wurde von jahrelangen Rückenschmerzen geheilt. Er arbeitet im Sicherheitsdienst und er kann jetzt wieder die ganzen Nächte ohne Schmerzen stundenlang stehen. Und ein anderer, dritter, älterer Mann startete einen Neuanfang mit Jesus. Jesus hat Großes getan in der Schweiz. Ihm gehört alle Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Halleluja. Hier ist auch noch ein starkes Zeugnis von unserem Glory House Leiter aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt, im Osten. Er schreibt, im Dezember betete ich im Rahmen meines Glory Houses für noch Verlorene, für eine Frau, also die noch nicht Jesus angenommen hatte, mit einem Ganglion am Fuß. Nachdem ich mit Handauflegung gebetet hatte und das Ganglion unverändert war, hörte ich in meinem Herzen die Stimme des Heiligen Geistes, die mir sagte, sag ihr, dass das Ganglion in nächster Zeit verschwinden wird und dass sie sich dann einfach bei mir melden soll. Also habe ich das genau das gesagt. Am 24.12.2023, also am Heiligabend, meldete sich die Frau bei mir mit einem Bild und dem Text darunter, heute Morgen wache ich auf und das Teil ist weg. Sie hatte schon einen OP-Termin, weil das Teil sehr störend war. Preis den Herrn. Ich sagte ihr noch, dass dies ein Weihnachtsgeschenk von Jesus für sie sei. Ja, am Heiligabend ist weggegangen, ist doch stark. He? Und dass er so um sie wirbt, in ihr Leben zu kommen. Ich merkte direkt, wie sich ihr Herz Gott gegenüber völlig verändert hat. Und für mich war es eine riesige Freude, weil sie nun keine Probleme mehr hat und ich so ein Heilungswunder in der Form noch nicht erlebt habe. Alle Ehre gilt dem Herrn Jesus im Nachhinein und so weiter. Genau. Ja, preist den Herrn. Amen. Genau. Halleluja. Liebe Grüße aus Magdeburg. Preist den Herrn. Ist Gott nicht wunderbar? Halleluja. Okay, segnen wir die Sammlung. Und noch ein Zeugnis übrigens, auch wenn wir gerade von der Sammlung sprechen, das im finanziellen Bereich habe ich hier noch. Eine Teilnehmerin ist seit einem Jahr bei uns im Glory House. Sie hat ihr eigenes Geschäft und sie erzählte uns, dass sie in diesem Jahr so sehr gesegnet wurde. Ihr Einkommen hat sich in dieser Zeit verdreifacht. Sie gibt Gott regelmäßig einen Teil ihres Geldes und wurde dadurch noch mehr gesegnet. Amen. Sache ist ganz einfach. Du kannst Gott nicht im Geben übertreffen. Amen, das ist der Schlüssel. Halleluja.